Die nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong der TVRK werden erfolgreich wieder aufgebaut. Die Arbeiter und Techniker des Ministeriums für Elektroenergie und der Schaltzentralen der Bezirke Nord- und Südhamgyong sowie Ryanggang setzten die Umspannstationen in den Katastrophengebieten und alle Elektrizitätsleitungen auf mehr als 260 Kilometer langen Strecken instand. Der Wiederaufbau der Leitungsmaste wird zu 95% und die Anlegung der Verteilerkabel in der Schlussphase vorangetrieben. Im Kreis Musan beendeten die Angehörigen der Baustoßtruppe in kurzer Zeit die Betonierung der Fundamente der Wohnhäuser für tausende Familien und forcieren nun den Skelettbau und das Verputzen der inneren und äußeren Wände. Im Kreis Gyeonghung wurde bis zum 2. Oktober der Skelettbau der Wohnhäuser für mehr als 200 Familien abgeschlossen. Das Vereinigte Zementwerk Sangwon produzierte bisher 70.000 Tonnen Zement für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden und im Vereinigten Zementwerk Suncheon wird täglich das höchste Zementproduktionsniveau seit 20 Jahren erreicht.